Mauspads, diese Mauspads, die sind wirklich das allerletzte. Also diese Touchpads, das ist furchtbar. Ich glaube, es geht besser, wenn man kleinere Finger hat. Das ist Blödsinn. Die sind einfach insgesamt kacke. Also wer diese Touchpads für Laptops erfunden hat, dem, weiß ich nicht, dem wird eine Computermaus in den Hintern geschoben. Und damit herzlich willkommen zur 8. und letzten Folge des Japanuary im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, der discordianische Nerd-Gedöns-Kram-Zeugs-Filme-Animes-Gucken-Podcast. Also mir ist wirklich aufgefallen, dass wir in der letzten Zeit sehr viele Filme gucken, aber das kommt auch daher, weil ich momentan, also ich jetzt Steffen, der Nerd hier, der den ganzen Laden ja so ein bisschen schmeißt, einfach auch nicht zum Comic-Lesen komme, aber das wird auch wieder in diesem Jahr ein bisschen besser werden. Guten Tag. Ja, hallo Steffen. Ich bin die Kathi. Hallo Kathi. Hallo Steffen. Und wir haben als letzten Film für den Japanuary, den wir hier besprechen werden, geschaut The Boy and the Beast. Der Junge und das Biest, genau. Der Junge auf Deutsch und auch. Das Biest, genau. Famasuru heißt so, ich kann keine japanischen Namen merken und aussprechen kann ich so wahrscheinlich sowieso nicht. Der auch Summer Wars gemacht hat, wie wir dann während des Films festgestellt haben. Und auch den Digimon-Film, den du schon gesehen hast, obwohl du ihn nicht gesehen hast. Das war den Gag-Polz in den 4 Wochen gewesen jetzt. Genau. Wir wollen ihn aber nochmal nachholen. Also Kathi kriegt den zweiten Digimon-Film nochmal zu sehen. Ja. Auf der irgendwie Summer Wars ein bisschen vorweggenommen hat, genau. Genau. The Boy and the Beast, eine Geschichte um einen Jungen, der mit 9 Jahren sein Zuhause verliert, mehr oder weniger, wegläuft, weil er nicht zu irgendwelchen creepigen Verwandten möchte und auf ein bisschen Umwegen in einer Welt landet, die von Biestern bevölkert ist, also sprich aufrechtgehenden, sprechenden, kultivierten Geschöpfen, die aber Tiermenschen sind, genau, also mal ein Wildschweinkopf haben oder wie ein Bär aussehen oder wie ein Schwein oder ja, wie ein Affe. Erstmal so vorrangig sind Säugetiere, das kann man, glaube ich, ganz grob sagen. Ja, das kann man grob sagen, genau. In dieser Welt steht ein Kampf bevor, der aber noch nicht ein festes Datum hat, bei dem es um die Nachfolge für den Vorsitz in dieser Welt geht, weil der aktuelle Lord zum Gott werden kann, wenn ich das richtig verstanden habe, und sich noch entscheiden muss, wozu. Also kriegt so eine Reinkarnationsfreikarte mehr oder weniger. Und bis der sich entschieden hat, trainieren vor allem zwei Kontrahenten fleißig einen Bärentyp namens Kumatatsu. Kumatatsu, genau. Kumatatsu. Kann man sich halt noch gut merken, den Namen. Genau. Und ein Typ, der so ein bisschen wie ein Wildschwein aussieht, aber sehr kultiviert daherkommt, dessen Namen ich mir auf Teufel komm raus nicht merken konnte. Genau. Obwohl er zumindest am Anfang ganz klar der Antagonist ist, also so zumindest der Gegenspieler, auf keinen Fall unsympathisch. Also das ist so dieses auch nicht wirklich ein Gegner in dem Sinne, sondern einfach so der Herausforderer für diesen Kampf eben. Ne? Genau, Kumatatsu ist schon eher der Unsympathische am Anfang. Der nimmt diesen 9-jährigen Jungen namens Ren auf als seinen Lehrling. Er ist nicht besonders gut darin, Lehrlinge zu haben. Die sind ihm schon reihenweise davongelaufen. Wobei Ren auch nicht wirklich gut darin ist, Lehrling zu sein. Nee, das ist richtig. Aber er ist auch erst 9. Wobei es wurde auch erwähnt, dass Kumatatsu selber noch ein Kind ist an vielen Stellen. Mhm. Und die beiden raufen sich jetzt irgendwie zusammen. Nicht besonders gut eigentlich. Also sie streiten andauernd und haben sich immer in den Haaren und so. Aber Ren, den Kumatatsu umgetauft hat in Kyuta, weil er seinen Namen nicht sagen wollte, wird tatsächlich besser. Und während er selber besser wird, wird auch Kumatatsu ein besserer Lehrer tatsächlich. Kumatatsu. Kumatatsu. Kuma ist Bär. Kuma. Und Tatsa ist Tatsa. Weiß ich nicht. Egal. Kumatatsu wird auch ein besserer Lehrer, wird insgesamt geduldiger. Sie lernen sehr viel voneinander. Das ist auch die Idee, die Grundaussage dieses Films. Was gleich zu Anfang von Rens Eintritt in die Welt der Biester gesagt wird, ist, dass Menschen da eigentlich nicht hin dürfen, weil sie was Dunkles in sich tragen. Und dass es eine große Gefahr darstellt, eine große Macht mit diesem Dunkeln einhergeht und das darf eigentlich nicht sein. Irgendwann wird der Tag festgesetzt für diesen Finalkampf. In der Zwischenzeit ist Ren erwachsen geworden, also sprich 18 ungefähr, ist auch wieder in die Menschenwelt zurückgekommen, hat da ein junges Mädel getroffen, die ihm das Lesen beibringt und ihm so ein bisschen die Menschenwelt wieder eröffnet. Und er ist so ein bisschen dabei, sich von Kumatatsu zu lösen, findet auch seinen leiblichen Vater wieder, der verschollen war, von dem er als Kind nicht wusste, wo der ist. Also die Mutter ist mittlerweile verstorben und genau. der Vater ist dann verschwunden und das war dann für Ren dann auch so der Punkt, wo er gesagt hat, ich laufe von zu Hause weg. Genau, also die Motivation. Die Eltern waren geschieden, bevor genau. die Mutter gestorben ist und er wollte eigentlich zum Vater, aber die anderen Verwandten haben gesagt, nee, das geht nicht und dann ist er weggelaufen. Genau. Und jetzt hängt er so ein bisschen zwischen beiden Welten, weiß nicht so richtig, wohin mit sich, was er machen soll, weil er in beiden Reizvolles findet, wobei natürlich in Kumatatsus Welt ist er halt immer nur am Rumstreiten und am Tag des Kampfes kommt er aber zurück und unterstützt durch Anfeuerungen und ähnliches dann auch Kumatatsu, sodass der den Kampf gewinnt, zum Überraschen alle, nachdem er schon fast ausgezählt war. Und dabei entpuppt sich aber, dass einer der Söhne des Widersachers, des Herausforderers, ebenfalls ein Mensch ist und kein Biest und bei dem hat diese dunkle Seite irgendwie dann doch jetzt Oberhand gewonnen und er nutzt telepathische Kräfte, um Kumatatsu mit einem Schwert zu durchbohren. Du bist wieder sehr ausführlich, mein Schatz. Entschuldigung. Und daraufhin jedenfalls entbrennt sozusagen ein Rache-Zweikampf oder, naja, nicht Rache-Zweikampf, sondern ein Zweikampf zwischen Ren und dem Sohn von Kumatatsu Shirohiko. Ja, Isho, ja. Shirohiko, glaube ich. Das klingt Ishin, gut. Ja, glaube ja. Namen kann ich mir bei Filmen sowieso nicht merken. Mhm. Du hast es schon angesprochen, es ist so das Motiv dieses Filmes ist so ein bisschen voneinander lernen. Mhm. Und auch so ein bisschen an sich selber wachsen. Ich glaube, das passiert sowohl Kyuta-Ren als eben auch Kumatatsu am Anfang des Filmes, aber eben auch so allen weiteren Figuren und selbst den Nebenfiguren, dem Schweinemönch und dem Affenmeister da. Ich weiß noch, dass ich beim letzten Mal gesagt hatte, also dass wir wahrscheinlich viele Elemente aus anderen Sagen hier wieder treffen würden. Und die Nebencharaktere wirken wirklich wie aus der japanischen, chinesischen Mythologie rausgenommen. Also eben auch dieser Schweinemönch, dann der Affe, der Hase, der Lord ist. Das sind alles mythische Figuren aus der asiatischen Mythologie. Und wenn man Susano nimmt, wenn man Taro nimmt aus dem letzten Podcast, Ren Kyuta passt exakt in diese Reihe rein. Ja. Und ich finde es ein bisschen, vielleicht ist es meiner schlechten Auswahl geschuldet oder einfach nur meiner doch sehr impulsiven Auswahl geschuldet. Vielleicht kommen wir da später nochmal zu. Ich nehme vielleicht ein bisschen die Diskussion vielleicht ein bisschen vorweg. Ich habe irgendwann beim ersten Drittel irgendwann gesagt, das könnte jetzt mein Lieblingsanime sein, aus denen, die wir geguckt haben. Und die Meinung habe ich dann im Laufe des Films doch ein bisschen revidieren müssen. Mhm. Was ich ein bisschen schade fand, weil so diese doch sehr heimelige und warmherzige Herangehensweise, die der Film eben anfangs noch so anschlägt, das verliert sich leider ein bisschen. Es wird am Ende doch wieder so ein Schonending, so ein Kämpfen stärker werden und durchhalten und das nicht weinen und dies und das, don't be a crybaby. Und ich dachte, warum denn nicht? Lass ihn doch heulen. Wenn es ihm schlecht geht, dann also, sag ihm doch nicht, dass er nicht weinen darf. Das fand ich so ein bisschen cringeworthy auch. Ich dachte, ach, jetzt haben wir so viele gefühlvolle Animes gesehen, mit weiblichen Hauptfiguren, wo eben Weinen und auch Scheitern okay gewesen ist ein Stück weit, oder sogar Motiv des Filmes. Das war ja bei einem Brief an Momo so ein bisschen auch okay, dass die Figuren halt auch an sich selbst gescheitert sind ein Stück weit. Und das ist hier komplett wieder weg. Also die müssen immer gewinnen, immer stärker werden, immer toller werden, den Gegner besiegen. Was so ein bisschen meiner Meinung nach das Manko dieses Regisseurs ist, der kommt eben tatsächlich so aus diesem Umfeld, Digimon, Dragon Ball, hat an beidem relativ auch stark auch mitgearbeitet. Wenn ich den jetzt mit Summer Wars vergleiche, so dieses Finale ist da doch sehr ähnlich. Ne? Also männlich oder weibliche Kämpfer, Kämpferinnen plus unterstützende Figur, ein großes Monster, gegen das sie kämpfen müssen. Mhm. Oder eine Monster als Persona eines anderen Kämpfers. So, also, ich habe noch nicht alle Filme von ihm gesehen, also The Girl Who Leapt Through Time, das Männchen, das durch die Zeit sprang, der fehlt mir jetzt tatsächlich noch, den möchte ich unbedingt sehen. Möchte sehen, ob der ähnlich oder anders endet. Aber so ein bisschen so ein Muster lässt sich erkennen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, also ich habe am Anfang tatsächlich auch, als du sagtest, dass der, wie schön der ist und dass es dein Lieblingsanime sein könnte, so hätte ich dir direkt zugestimmt bis zu dem Zeitpunkt, weil er tatsächlich mit sehr viel Liebe zu den Figuren rangeht, die auch ernst nimmt an vielen Stellen, die als Charaktere sehr deutlich zeichnet. Und auch eine schöne Geschichte drumherum erzählt. Also diesen verlorenen 9-jährigen Jungen, der zu diesem verlorenen, weiß ich wie vieljährigen Kumatatsu kommt, von dem wir halt auch relativ schnell erfahren, dass der niemanden hatte, von dem er lernen konnte und überhaupt so ein sehr nicht sozialisiertes Wesen ist letzten Endes. Und noch in dieser Siedlung, in dieser Welt eben auch dann doch eher als negativ wahrgenommen wird. Also er ist nicht unsympathisch, das auf keinen Fall. Er ist ja schroff und sehr direkt, was ihm die anderen auch zum Teil sehr übel nehmen. Oft, bisschen cholerisch auch. Ja, definitiv. Und auf der anderen Seite hat er aber auch die Eigenschaft, so, was ihn heute aufregt, hat er morgen wieder vergessen. Also er ist überhaupt nicht nachtragend und sowas. Und aber er gibt halt auf die allermeisten Sachen auch einen Scheiß. Ja. Das ist, so ein Typ ist das halt, ne? Genau. Und das komme ich heute nicht, komme ich morgen, ja, aber passt schon. Genau, das ist aber eine sehr witzige Beziehung, die dann zwischen den beiden besteht. Also auch der allererste Kampf, den die dann ausführen, als Kyuta feststellt, er muss gar nicht mehr sehen, was sein Meister macht, um die Bewegung zu imitieren, sondern er weiß das schon, er ahnt es voraus und ihn dann mit so einem Fegebesen pokt und Kumatatsu versucht ihn zu schnappen und rennt es halt immer weg. Er ist einfach zu schnell, der weiß, wie sich sein Gegner in diesem Fall bewegen wird und überrumpelt damit alle. Die sind völlig erstaunt über seine Lernfortschritte und alles. Und das ist genau das Ding. Also Ren ist eben jemand unheimlich wissbegierig, sehr neugierig, lernwillig, weil er eben bis ins Alter von 9 Jahren niemanden hatte, der oder die ihm irgendwie führt oder ihm so ein bisschen auch Grenzen aufzeigt. Und das kommt eben erst in dem Moment, wo er eben in diese Tierwelt, in diese Biesterwelt kommt und da in Kumatatsu auch so ein, also im wahrsten Sinne des Wortes, seinen Meister findet. Also er braucht diese, er wünscht sich diese Grenzen. Wir haben uns da neulich noch darüber unterhalten, über diese verschiedenen Erziehungsstile. Und Ren scheint wirklich eher so ein Kind zu sein, was wirklich Regeln und ja, was zum Lernen halt eben braucht. Ein Gerüst, an dem er sich orientieren kann, ein Geländer sozusagen. Und das war so ein, das sieht man dann auch eben in dem Moment, wo er eben in die Menschenwelt zurückgeht, feststellt, okay, er möchte unbedingt lesen lernen, trifft dieses Mädchen, die leider, wie ich finde, ein bisschen blass bleibt, also von der bleibt leider nicht besonders viel übrig, ist so ein bisschen auch meine Hauptkritik in diesem Film. Also die wird dann zum Love Interest tatsächlich, so ein bisschen Prinzessin. Yeah. Nein, Prinzessin Leia wäre schon wieder zu viel gesagt. Nee, aber es ist eine Mischung zwischen Love Interest und Cheerleaderin. Genau. Und aber von der lässt er sich eben dann auch Wege aufzeigen, wie er trotzdem er die Highschool nicht abgeschlossen hat, weil er ist mit 9 natürlich nicht mehr, seitdem er 9 ist, nicht mehr auf die Schule gegangen, wie er dann eben trotzdem ans College gehen kann. Und so, er möchte das unbedingt. Er möchte irgendwas, er möchte was erreichen im Leben. Also da, wo er in der Welt der Biester hingeht und sagt, ich möchte Kämpfer werden, ich möchte stärker werden, ich möchte lernen zu kämpfen, ist es dann in der Menschenwelt dann doch eben Wissen oder einen Abschluss zu erreichen. Also er ist ja zielstrebig in dem Moment. Und er braucht aber auch immer jemanden, der ihn leitet oder die ihn leitet. Also entweder ist es Kumatatsu oder später dann auch ein Stück weit sein Vater, den er dann ja wieder trifft. Mhm. Es ist also, diesen Aspekt des Filmes, den mochte ich richtig, richtig gerne, weil es kommt von ihm und es wird ihm nicht aufgezwungen und das finde ich sehr schön. Also er ist wirklich dargestellt wie ein wahnsinnig dankbarer Schüler. Also so jemanden möchte man gerne haben, um ihn oder sie zu unterrichten, weil dieses Wissen wollen, diese Wissbegierde, dieses Streben nach mehr Können und mehr Wissen tief in ihm verwurzelt ist, ohne dass es in Form eines Wettkampfs in ihm verwurzelt. Also es ist nicht so, ich muss besser sein als, sondern ich möchte einfach für mich selber mehr. Ich will mehr Verständnis für die Welt, ich will mehr Fähigkeiten. Und da kämpfen in der Welt der Biester eben das Nonplusultra ist, ist es das eben, was er lernen möchte. Aber kaum, dass er eben zurück in der Menschenwelt ist, sieht er, dass es noch andere Wege gibt, besser zu werden und auch an sich selbst zu wachsen. Wieder so ein Punkt, den wir schon am Anfang gesagt haben. Genau. Und auch darüber haben wir uns außerhalb des Podcasts schon unterhalten, dass das was ist, was man, wenn es in Kindern angelegt ist, und es ist in den meisten Kindern angelegt ist, was man sinnvoll fördern muss und sollte. Genau. Diese Wissbegierde. Und das geschieht auf die eine oder andere Art tatsächlich sehr gut in dem Film, durch die verschiedenen Figuren. Also Kumatatsu natürlich als Kampflehrer sozusagen, auch so ein bisschen als, naja, ich sag mal, schlechtes Vorbild, wie will ich nicht werden. So dieses cholerische und faule und schlampige so ein bisschen. Aber Kumatatsu wird ja trotz alledem so ein bisschen sein Vater Ersatz oder vielleicht auch tatsächlich sein Vater. Also da, wo Ishiro Hiko natürlich auch seinen Ziehvater hat, also es kommt natürlich dann, das war das Erste, was ich sagte, als ich ihn halt sah, ich sagte, der ist doch auch ein Kind. Und dann sagtest du, nee, guck mal, der hat spitze Zähne und die haben doch auch nur Katzenöhrchen und sind ansonsten sehr humanoid. Man sieht eben auch Kumatatsu und seinen Gegner sich auch verwandeln, also die können auch nochmal wieder so ein bisschen mehr tierische Gestalten annehmen. Also ich vermute mal, dass das jedem Bewohner dieser Welt erstmal so prinzipiell möglich ist, so eine gewisse Formwandlung eben durchzuführen. Aber bei dem war ich mir von Anfang an relativ sicher, dass das eben tatsächlich ein Mensch ist, eben weil er auch diese Mütze mit der Schweinenase trug, wohingegen sein Bruder Orochimaru ganz deutlich eben erst ein Frischling, mit dem Muster eben auch zu sehen war und sowas. Ich hatte ihn erst für einen Affen gehalten, aber es war doch ein Frischling. So, und das kam mir von Anfang an komisch vor, und als er dann eben später, im späteren Alter dann wieder auftauchte mit dem verdeckten Gesicht, dachte ich, okay, komm, Captain Obvious, ne? Mhm. Eindeutig. Ein Aspekt, der mir dann irgendwann aufgefallen ist, und das sagtest du dann, wo ich dann dieser Endkampf gegen Shirohiko, wo ich dann so sagte, Kamehameha. Mhm. Weil es war wirklich so dieses, ich muss noch stärker werden, ich muss noch eine Verwandlungsstufe. Kumatatsu, der dann ja den Kampf gewonnen hat, aus diesem Kampf ja schwer verwundet hinausgeht, weil Shirohiko ihn ja tötet, oder beinahe tötet auf jeden Fall, also fast tödlich verwundet, ist dann der neue Lord und lässt sich dann eben zu einem Schwert regenerieren, das in Kyoto eben hineingeht und ihn noch stärker macht. So ein bisschen wie bei Scott Pilgrim, weil ich daran erinnere, also, weil dann Scott Pilgrim irgendwann dieses Schwert aus sich rauszieht. So. Und das war wirklich so, er wird halt immer stärker und schießt dann irgendwas, und ich sag Kamehameha, und du sagst, Mondstelle, Flieg und Sieg. Und ich sag, das ist genau der Aspekt, der mir fehlt. Ja. Kyoto hat keine weiblichen Aspekte in seinem Charakter. Mhm. Es ist nur, also es ist zum Ende hinten reines Macho-Gehabe, und das hat mich wirklich gestört. Ist es auch. Also ich glaube, was ihm als weiblicher Aspekt unterstellt werden sollte, war dieses Lesen wollen. Also weil sonst hat man da nur Mädels in dieser Bücherei rumhängen sehen, und möglicherweise ist das so eine Kodierung dafür, keine Ahnung. Weil er dann ja auch eben anfängt, es ist nicht wirklich so, dass das Mädchen, mit dem er zu tun hat, also wir haben den Namen auch nicht vergessen. KD. Ja gut, aber sie ist auch nicht wirklich wichtig für die Handlung. Also auch für ihn nicht als als Person. Dieses Plot-Device, nichts anderes, leider. Aber das ist eben so ein, das habe ich den Punkt vergessen, aber sie ist schon so ein Stück weit so die Rechtfertigung dafür, dass er dann eben auch wieder zurück in diese Menschenwelt geht. Ich finde es aber auch nicht unbedingt, dass deutlich wird, dass sie ihn liebt oder in irgendeiner Art und Weise. Die beiden sind sich halt auch wichtig und auch können auch eben da voneinander lernen. Sie lernt durch ihn ja auch so ein bisschen aus sich selber herauszugehen, sich gegen diese Bullies zu wehren und all das. Irgendwann greift er sie ja in so einer komischen Laune auch mal kurz an, und sie hat ein bisschen Angst vor ihm, schlägt ihn dann auch, also gibt eine Ohrfeige, um ihn auch ein bisschen zu beruhigen. Und ich glaube, auch da kann sie von ihm lernen, aber das ist auch der einzige Aspekt für sie einfach. Dieses Love Interest Ding ist ein bisschen schwächer, aber trotz alledem ist sie eben Plot Device und Cheerleader, was ich schade finde. Also mir fehlt wirklich so ein bisschen dieser, also Sailor Moon in all den Facetten, die diese Serie ausgemacht hat, war ja eine Mädchenserie, also eher an Mädchen gerichtet, also die Mangas auf jeden Fall. Ich kenne aber kaum jemanden, der damals Animes geguckt hat und der nicht auch Sailor Moon geguckt hat. Also eben auch die Jungs. Ich ja auch. Und das war einfach cool, und das hat auch funktioniert für Jungs, weil es eben coole Kämpferinnen gegen Monster gewesen ist. Ne? Ja. Also auch dieser Sentai-Aspekt in den Sailor Moon-KämpferInnen. Und wenn man Tuxedo Mask mal so ein bisschen rausnimmt, der war immer für den Arsch. Ja. Aber es ist so ein, dieser Aspekt fehlt mir einfach in diesem Film. Und das ist mir wirklich. Also da, wo ich die ersten zwei Drittel noch gesagt hätte, ey, komm, wenn es so weitergeht, so warmherzig und so schön und auch so lebensbejahend, dann ja, aber das Ende hat es für mich dann echt kaputt gemacht. Finde ich echt schade. Das stimmt, zumal, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass eine von den drei erwachsenen Biestern, die sich um Rennen kümmern, nämlich der Priester, der wie ein Schwein aussieht, so ein bisschen, je weiter der Film fortschreitet, in den Hintergrund rückt. Und der ist so ein bisschen diese sanfte, ruhige, besonnene Note in diesem Trio, das Rennen großzieht. Und das ist so das, wo ich sage, da kommt diese Weichheit mit rein, die mir gefehlt hat in den letzten zwei Dritteln des Films tatsächlich. Die einzige weibliche Figur, ich sag absichtlich weiblich, weil es doch ein, zwei Hinweise gibt, wer das sein könnte, ist eben Chico. Ja. Chico ist diese, ich habe ihn zwischendurch Plüschi genannt oder sie. Ja. Ich sag mal jetzt absichtlich sie, weil es gegen Ende doch noch den Hinweis gibt, dass es der Geist der verstorbenen Mutter sein könnte. Mhm. Und Chico oder Plüschi, ich fand Plüschi eigentlich immer ganz nett, so ein bisschen wie so ein kleiner Hamster, sitzt immer auf Rens Schultern oder in den Haaren oder sowas, und manchmal ist es zu sehen, manchmal auch nicht, also ist immer auch so ein bisschen situationsgebunden, ob Chico jetzt auftaucht oder nicht, und ist immer so ein bisschen auch Motivation, beruhigt ihn in den richtigen Situationen, das sind so die einzigen weiblichen Aspekte, aber das ist eben auch nicht Teil von Renz oder Kyutas Persönlichkeit, sondern das ist eben auch eher nochmal so ein Stopp. Das passiert nicht weiter. Also wenn eben Chico nicht mit eingegriffen hätte, wenn er sich nicht an dieses Bändchen erinnert hätte, was KD ihm gegeben hatte, dann hätte er Ishiro Hiko wahrscheinlich eher schon getötet mit seinen eigenen Kräften auch. Ne? Ein Lesebändchen aus einem Buch, wie ich bemerken möchte. Das ist mir persönlich besonders wichtig. Ich sage, wir werden hier langsam zum Literaturpodcast. Ja, erst zum Anime-Podcast und jetzt zum Literaturpodcast. Ach, Comics sind auch Literatur. Ja, das war schon immer ein Literaturpodcast. Ja. ja, vielleicht. Ich komme mir gerade ein bisschen blöd vor. Nee, musst du nicht. Also es ist tatsächlich, was ich ein bisschen schade finde, aber das gibt der Film in der Länge wahrscheinlich auch einfach nicht her, ist tatsächlich, dass... Lang war er schon mal 2 Stunden lang. Also er hat schon ein bisschen was erzählen können, so ist es nicht. Ja, ja. Aber ich hätte dann gerne noch ein bisschen gesehen, eben über Ichiro Hikos Werdegang, weil das wird am Ende in so einem Plotklavier zusammengefasst so ein bisschen, dass der eben auch in der Menschenwelt als Baby gefunden wurde und dann aufgewachsen ist und sich immer gefragt hat, warum er nicht so wird wie sein Vater. Diese letzte Szene, wie er da im Bett liegt und seine Eltern und sein Bruder um ihn herum, das hat mich derartig an den Digimon-Knecht in... Digimon 02 erinnert, der absolut böse ist und der erste Schurke. Yeah. Wir werden auch ausführlich über Digimon 02 in diesem Podcast reden, irgendwann jetzt dieses Frühjahr. Halte da mal nach Ausschau. Aber das ist derartig die Szene, der Digimon-Knecht, der dann irgendwann sein Gewissen wiederfindet und nicht mehr böse ist. Wo ich dachte, ach komm. Und auch nicht mehr, sich nicht mehr erinnern kann. Also es war ja auch da die Parallele durchaus, dass Ken Digimon-Knecht aufwacht und so tut, das könnte er seine Eltern nicht erkennen und wüsste nicht mehr, was passiert ist und so. Und genau das macht Ichiro Hiko auch. Und hat dann dieses Bändchen zur Besinnung, wobei ich irgendwie dachte, so, das weiß ich nicht, wie viel Bedeutung das für ihn haben wird. Also Ichiro gibt das Lesebändchen weiter sozusagen als Armband. Aber das fand ich ein bisschen schade, weil das so eine Sache ist, die vorher nicht anklang. Also man hat die, als die Kinder waren, durchaus mehrfach gesehen, die beiden Ichiro Hiko und Ochiromaru, auch zusammen mit Kyuta, aber man hat eben da nicht so richtig gesehen. Also die Freundschaft zwischen Ochiromaru und Kyuta kommt auch erst zustande, als die beiden schon älter sind. Ja. Aber der menschliche Bruder ist dann schon so dieser Fiese, der immer so ein bisschen und ich fand es auch, also auch eben diese Szene, wie er dann aufwacht, das war wirklich so ein bisschen so der Zauberer von Ost. Ach, du warst auch da. Ja, so ein bisschen. Naja. Ja. Hast du noch was? Es war ein guter Film, das darf man nicht, ist wunderbar animiert, Ich fand ihn toll animiert, da wollte ich noch drauf hin, es gibt so eine großartige Szene, als Rennen 9 ist und noch nicht in der Beast-Welt und auf dieser großen Kreuzung in Shibuya steht. Und so durch die Menschen durchrennt. Also es gibt so dieses, wie in Ego-Shooter-Spielen, diese Perspektive durch seine Augen, wie er durch Menschenbeine durchrennt, halt auf dieser Höhe einfach von menschlichen Hüften, weil er halt 9 ist. Und das Ganze auch nochmal in der Biestwelt weitergeführt und so. Und ich fand das wahnsinnig toll gemacht. Also es hat mir optisch, hat mich das total weggeflasht, weil es richtig, richtig gut gemacht ist. Es ist modern, ist auch, geht dann fast nahtlos in diese Biestwelt über. Und auch da ist diese Perspektive dann, wer durch so Körbe durchgeht und Leute so hin und her laufen. Genau. Optisch ist das wirklich fein. Ich möchte es an dieser Stelle mal kurz eben beenden. Also wir könnten uns jetzt noch ganz lange über diesen Film unterhalten. Da reicht die Zeit heute nicht mehr für. So als Fazit deines Japanuaries. Wir haben ja jetzt, das hast du neulich mal festgestellt, sehr viele Anime geguckt. Und du sagtest neulich, ich möchte mal wieder Filme für Erwachsene sehen. Ich finde, das haben wir zwischendurch gemacht. Das haben wir, trotz alledem, also auch im Japanuary, trotzdem oft jugendliche ProtagonistInnen dabei gewesen sind, waren es ja irgendwo auch Filme für Familienfilme in jedem Fall. Wobei Giovannis Insel dich dann zwischendurch, also der hat dich ziemlich mitgenommen. Den haben wir hier nicht besprochen, aber den könnt ihr meine Review bei Letterboxd nachlesen. Nee, das besprechen wir nicht gegangen, da hätte ich nur rumgeheult. Genau. Was ist dein Fazit so dieser letzten 8 Filme, die wir hier besprochen haben? Was nimmst du aus diesem Anime-Medium mit? Ich finde es nach wie vor spannend. Also ich habe mich dem ja nie verschlossen. So. Ich habe Anime-Serien geguckt, teilweise als Kind nicht so massig wie du. Aber ich habe die geguckt. Ich mochte auch Anime-Filme gerne. Wir haben uns mal darüber unterhalten. Wir haben wahrscheinlich mit dem gleichen Anime-Film im Spätprogramm angefangen, so ein bisschen. Nachts bei Vox, diese Hentai-Filmchen, die immer zum Teil gelaufen sind. Genau. Und Ich habe das sehr genossen, auch die verschiedenen Stile zu sehen und zu gucken, was gibt es alles, welche Motive kehren wieder. Gerade auch dieses, was wir schon angesprochen hatten, glaube ich, in der letzten Folge, diese Zusammenfassung, die wir parallel dazu nochmal gesehen haben über die letzten 100 Jahre Anime. Genau, von Nirutaku TV, das hatten wir letztes Mal schon mal empfohlen. Das hat es für mich nochmal spannender gemacht. Und ich schätze tatsächlich dieses Medium sehr überall da, wo ich sag, dass menschliche, also Filme mit Realdarstellenden an Grenzen stoßen. Also erzählerisch wie auch visuell. Und ich glaube, genau. Das ist so, Anime hat halt erstmal so keine Budgetgrenzen, Zeichentrick auch grundsätzlich nicht. Und Dinge, die du einfach mit dem Budget mit dem gleichen Budget im Realfilm nicht erstellen könntest. Noch auf Kameraperspektiven und Dinge einfach. Das ist halt ein Medium, Zeichentrick grundsätzlich, ja. Animation grundsätzlich, was in einer gewissen Weise dem Realfilm ja überlegen ist. Ne? Genau, und das ist halt tatsächlich, also ich kann, da ich nicht so viel gesehen habe, ich habe, glaube ich, die guten Sachen gesehen bisher hauptsächlich an den Filmen. Und da ist es tatsächlich so, dass ich sage, da wird das Medium einfach als das genutzt, was es ist. Nämlich. Es gibt wie in jedem Medium auch den letzten Scheiß, also ja, Schlock und Porn und Hentai und hast du nicht gesehen, das ist überall. Also da ist Anime keine Ausnahme und auch nichts Besonderes in dem Sinne. Ja, man muss da schon ein bisschen forsten. Ich habe neulich mit der Lara, mit der Auslandschweizerin, eben auch zum Thema Anime gepodcastet. Schon mal ein Hinweis darauf, das kommt demnächst bei ihrem Feed. Ja, wir haben noch ein paar Sachen auf der Liste, die werden wir auch noch schauen, aber eben nicht verpodcasten, weil ich glaube, nach 8 Podcasts bist du auch ziemlich ausgesprochen für diesen Monat, oder? Ein wenig, ja. Ja. Doch. Also, aber was ich noch sagen möchte, ist, dass ich, glaube ich, also einen bestimmten Stil tatsächlich sehr mag. Es gibt Anime, die für mich einfach einen Ticken drüber sind. Also ich fand Panda Go Panda witzig zum Gucken, aber es war für mich einfach so ein, es tut mir leid, es sagen zu müssen, es war nicht so das Highlight für mich, wie es für dich ist, glaube ich. Also das ist so ein. Ich bin hier auch mit viel Nostalgie in dieses Projekt gegangen, sage ich ganz ehrlich, und habe auch wirklich mit Freude geguckt, was ist verfügbar, wo kann man es herkriegen, also kurzfristig zum Teil ja auch, wenn man es ja nicht unbedingt jetzt Monate vorher entschieden, damit zu machen. Das Vorhaben war da, aber dass ich mich jetzt ewig darauf vorbereitet hatte, war ja auch nicht so. Ich habe schon nach Verfügbarkeit geguckt und Panda Go Panda mit aufzunehmen, fand ich einfach witzig, weil ich den Film seit meiner Kindheit kenne, so, ne? Genau. Und ich möchte gerne aber die anderen Filme, die wir auf der Liste ursprünglich hatten, also Meine Nachbarn, die Yamadas, würde ich gerne noch sehen, tatsächlich. Und wir hatten hier nicht noch einen auf der Liste? Wir haben noch den letzten Ghibli, wie der Wind sich hebt, haben wir noch auf der Liste. Oh ja. Genau. Den kriegsverherrlichenden Schießflugzeugfilm. Ja, und ich möchte gerne versuchen, mit dir zusammen mal diesen Glühwürmchenfilm zu gucken. Oh mein Gott, ja, ich muss mir den vielleicht tatsächlich nochmal zu Gemüte führen. Irgendwann wird das mal Zeit. Ja, vielleicht halten wir es zu zweit durch. Ja, wahrscheinlich werde ich so viel Rotz und Wasser heulen wie du bei Giovanni und du noch viel mehr. Wahrscheinlich. Gut, ich werde in der nächsten kommenden Sendung mit dem Nerd, die Anfang Februar erscheint, nochmal einen kleinen Rückblick, also meinen kleinen Rückblick erzählen, der ein bisschen über das hinausgeht, was wir hier im Podcast besprochen haben. Ich habe ein bisschen mehr geguckt als du, was man eben bei Letterboxd auch nachlesen kann. Da werde ich ein bisschen drüber reden. Und ich habe in der nächsten Sendung mit dem Nerd auch nochmal ein Anime-Thema. Ich werde nämlich über Devilman Crybaby nochmal reden, was ich jetzt noch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zu Ende geguckt habe. Mir fehlen noch 4 Folgen. Es zieht sich ein bisschen. Aber wir werden mal sehen, wie es dann ist, wenn ich damit durch bin, wie ich dann darüber sprechen werde. Das eben in der nächsten Sendung unter dem Nerd schon mal so ein bisschen als, also der Japanuary ist im Februar bei uns noch nicht ganz vorbei. Und für März, da haben wir den Plan ein kleines bisschen geändert, haben wir terminiert die erste Sendung aus dem sogenannten Digimon-Kanon, den wir aufgenommen haben, wo wir Digimon Adventure durchdeklinieren. Genau. Und da geht's dann eben ab März los. Das wird sich wahrscheinlich bis April, Mai ziehen, je nachdem, wie schnell wir Digimon Tri Folge 6 gesehen haben, wie schnell wir da irgendwie rankommen können. Genau. Vielleicht kommt da auch die Folge erst im Sommer, müssen wir mal schauen, aber März, April habt ihr in jedem Fall hier nochmal Digimon-Content. Digimon! Yeah! Nicht an der Podcast digitiert zu Anime-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder, Nerd. Tschüss. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Ihr könnt uns unter anderem durch das Spenden von Aufwohne-Kredits unterstützen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Auf unseren Amazon-Wunschzetteln wartet daneben viel Review-Material für kommende Sendungen. Ebenso könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf den Inhalt der verschiedenen Sendungen nehmen. Wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!